den Flüssen, o predigt den Fischen, die schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen seien auch hierher zogen, habet Mäuler auf Rüssel, sich zuhört mehr fließen. Kein Predigt niemanden, den Fischen so gefallen. Spitzgosche Töchter, die immer zu fechten, sind eilends hergeschwommen, zu hören den Frommen. Auch jene Phantasten, die immer zu fasten, die Stockfisch ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt die wollen, den Stockfisch so gefallen. Auch Krebse, Schildkröten, sonst langsame Boten steigen eilig vom Grund zu hören diesen Mut. Kein Predigt im Allen, den Krebsen so gefallen, Fisch groß und Fisch klein, vornehm und gemein, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Predigt geendet, ein jeder sich wendet. Die Hechte bleiben Diebe, die alle viel lieben. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie allen. Die Krebs geht zurück, die Stockfisch bleiben dick, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie allen, die Predigt hat gefallen, hat gefallen.